Sie hören jetzt einen Dialog auf der Bank. Eine Frau möchte ein Konto eröffnen. Testen Sie nach dem Hören, ob Sie alles verstanden haben. Was wird im Dialog gesagt? Lesen Sie jetzt die Sätze im Begleitheft, Übung 6. Fertig, es beginnt. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ich würde gerne ein Konto eröffnen. Sehr gerne. Haben Sie Ihren Personalausweis oder Pass dabei? Ja, bitte sehr. So, der Name Ariana Alvarez. Wohnort 50667 Köln, Straße Tarinerstraße 18. Ist das so korrekt? Ja. Wenn Sie bitte hier unterschreiben. Die EC-Karte und Ihre persönliche PIN werden Ihnen in den nächsten Tagen mit separater Post zugeschickt. Okay. Eine Frage. Kann ich nur hier in dieser Filiale Geld abheben? Nein, nein. Mit der EC-Karte können Sie in allen unseren Bankfilialen kostenlos Geld abheben. Und es gibt auch Geldautomaten an vielen Stellen in der Stadt, zum Beispiel an einigen U-Bahnhöfen. Ach, gut zu wissen. Und noch eine Frage. Ich möchte gerne ein Online-Konto einrichten. Kann ich das auch gleich machen? Klar, das können wir sofort vorbereiten. Dazu brauchen wir nur noch ein anderes Formular.